Chinesisch, Deutsch, Englisch, Griechisch, Kasachisch, Spanisch, Tschechisch, Polnisch. Chinesisch spricht man in China. Deutsch spricht man in Deutschland. Englisch spricht man in England. Griechisch spricht man in Griechenland. Kasachisch spricht man in Kasachstan. Spanisch spricht man in Spanien. Tschechisch spricht man in Tschechien. Polnisch spricht man in Polen.